1. Hort zu, Himmel, warend ich spreche, und die Erde soll die Wert vernehmen, die aus meinem Mund kommen. 2. Mein Leer soll wieder Regenherb fließen und mein Reed wieder Tau auf das Jung Grun und Y Wassertrapfen auf das Grau fallen. 3. ICH were den Namen des Herrn verkunden, damit unserem Gott die Ehre gibt, die im Zustate. 4. Ist der Fels, des Sentaten vollkommen sind, den Alsein wedge sind von gerechtig Keet und Wahrheit geprägt. 5. Doch das Volk hat sich gegönnen gewandt, sie sind kein Wordigen kinde mehr, sondern ein verdorbene und falsch Generation. 6. Ist dies die Art und Weise, wie dem Herrn dankt, unverstandiges Volk, obwohl EU erwatteren Skopfer ist? 7. Erinnert you can die vergangen in Zeiten und fragt your Vorfahren, damit sie von den Taten Gottes berichten. 8. Als der Höchste den Nationen erren besit Zuteilte, legte die Grenzen der Volker entsprechen der Zahl der Son Israels fest. 9. Denn das Volk Israel ist der besondere Anteil des Herrn, und Jacob ist das Erbe, das für sich selbst erwählt hat. 10. Fanden in der einsamen Wüsten beskutzen dort so aufmerksam, als wäre sein eigener Augapfel. 11. Wie ein Adler, der sein Jungen schützt und sie auf seinen Flügeln tragt, so hat Gott sein Volk geleitet. 12. Der Herr allein führte sie auf ihrem Weg und kein Fremder Gott war an diesem Prozess beteiligt. 13. Erließ sie über die Hohen des Lands triumphieren und versorgte sie mit den besten Ertragen der Natur, sogar mit Honig und all aus dem Fels. 14. Sie erhielten die besten Erzeugnisse der Wiesacht und feinsten Weisen, während sie den edelsten Wein aus Trauben tranken. 15. Doch als das Volk wohlhabend Word, wanten sie sich gegen Gott und verachteten den Fels, der ihnen Rettung schenkte. 16. Sie erregten seinen Zorn, indem sie sich fremden Gotten zuwandten und abschulisch Praktiken ausübten. 17. Sie brachten Opfer für Dämonen dar, die kein Gottes sind, und wehrten new Gottheiten, die ihren Vorfahren wollig unbekannt wären. 18. Den Fels, der Juk das Leben gab, hat Vernick lassigt und den Gott vergessen, der Juk erschaffen hat. 19. Als der Herr Dyson angehorsam so, verwarf sein Son und tochter auf Grand Eyes respektlosen Beholtens. 20. The Beschloss, sich von ihnen abzuwenden, m zu sehen, welches end ein so trulos und verdorbene Generation nemen word. 21. Dasie mich durch nichtig Gottsen eifersuchtig machten, word ich sie durch ein Volk one bedutung provozieren. 22. Mein Zorn ist wie ein Führendbrand. Das bis in die tiefste Unterwelt reicht und die Fundamente der Berge verset. 23. ICH word Zahlreichs Unheil über sie bringen und elmain fail gegen sie einsetzen, bis sie erschöpft sind. 24. Sie werden unter Hunger, Suchen und Giftigen Tyren leiden, warend ICH zusatzlich wild bestien gegen sie ossend. 25. Draußen word das Schwert sie vernichten, waren drinnen der Schrecken hecht, der Wedder Jung noch alt Menschen verschont. 26. ICH hat sie beinahe vollständig vernichtet und ihr Erinnerung unter den Menschen ausgelöscht, wenn ICH nicht die Reaktion der Feinde bedacht hat. 27. ICH wollte verhindern, dass ihr Gegner falschlicherweise glauben, eigener Sieg sei der Grund für Israels Untergang und nicht mein Handeln. 28. Den Diocese Volk besitzt kein Einsicht und ist wollig unfähig, kluge Ratschlich anzunehmen oder zu befolgen. 29. Wenn sie weiße wären, würden sie die Konsequenzen ihres Handelns verstehen und über ihr zukünftiges Schicksal nachdenken. 30. Why konnte ein einzelner Feind tausend Israeliten befolgen, wenn Gott sie nicht verlassen und ihrem Schicksal überlassen hat? 31. Sogar Anseher Feinde müssen anerkennen, dass ihr Gotte nicht mit der Stork Anseers Felsens vergleichbar sind. 32. Ursprung ist so verdorben wie Sodom und Gomorra, weshalb ihr Taten bittere und giftige Frucht herverbringen. 33. Handeln ist so gefährlich wie das Gift von Schlangen und gleich dem Todlichen bis einer Viper. 34. All dies Taten sind bei mir vermerkt und in meinen Schatzkammern für den Tag der Erbrechnung versiegelt. 35. Die Rasch und die Vergeltung gehören mir, sobald ihr sie gekommen ist, wurde Untergang schnell und unaufhaltsam eintreten. 36. Der Herr wird seinem Volk jedoch wieder recht verschaffen, sobald sieht, dass ihr Kraft am Ende ist und sie kein Hilfe mehr haben. 37. Dann wird fragen, wo ihr vermutlichen Gotte geblieben sind, bei denen sie zuvor schützen zuflucht such 10. 38. Dies Gotte, die ihr opfergeben wird certain, sollen nun aufstehen und ihnen in ihren not beistehen. 39. Erkennt nun, dass ich allein Gott bin, ich verfüge über Leben und Tod, und niemand kann meiner Macht entkommen. 40. Ich erhebe mein Hand am Himmel und schwor bei meiner ewigen Existenz, dass ich gerechtig geht über Word. 41. Wenn ich mein Schwert scharf, wird ich und meinen Feinden Rationen und Diegenigen bestrafen, die mich hassen. 42. Mein Waffen werden vom Blut der Erschlagenen gesättigt sein, während ich das Gericht über die Anführer der Feinde vollstreck. 43. Ernaschenen, preis sein Volk, den Gott rack das Blut seiner Diener und reinigt das Land von aller Schuld. 44. Mose wirken die gemeinsam mit Jodwa, dem Sohn Nuns, die Wort Diocese Leids wurde gesamten Versammlung des Volks. 45. Nachdem Mose sein Reed vor ganz Israel bindet hat, richtete ein letzt eindringlich Mahnung an sie. 46. Erforderte sie auf, dies wird uns zunehmen und sie ihren Kindern beizubringen, damit das gesamte Gesetzbefolgt wird. 47. Dies ist kein Belanglos Angelegenheit, sondern die Grundlage für ihr Leben und ihren Langen Aufenthalt im Verheißenen Land. 48. Am selben Tag sprach der Herr Ernut zu Mose und gab ihm ein letzt Anweisung bezüglich sein Schicksals. 49. Er befahl ihm, auf das Abringerberg zum Berg Nebo zu stagen, von dort aus das Land Kanan zu betrachten. 50. Dort sollte Mose sterben und zu seinen Vorfahren versammelt werden, genau wie es zuvor seinem Bruder Aaron Ergengen war. 51. Dies Gesche aufgrund ihres Ungehorsams bei den Wassen von Meriba, wo sie die Heiligkeit Gottes vor dem Volk nicht achteten. 52. Obwohl er das Land aus der Fern sehen durfte, blieb ihm der Einzige in das Gebiet verwehrt, das Gott den Israeliten schenkte.